Auf der Rückfahrt nach Griechenland erfuhr ich am 7. Juni, dass die Alliierten in der Normandie gelandet waren. Bei der Frontleitstelle gab es Alarm. Wir mussten in Belgrad den Zug verlassen und alle wurden kontrolliert und viele bekamen sofort Marschbefehle nach Frankreich. Nach einer Liste der Frontleitstelle gehörte meine Einheit zu jenen, von denen keine Soldaten abgezogen werden durften. Und so fuhr ich weiter nach Saloniki. Dort wurden Befestigungsanlagen gebaut und die Wachtposten an wichtigen Punkten der Stadt und die nächtlichen Streifen verstärkt.